Sie sollen den Nationalsozialismus glorifiziert und sich in Gewaltfantasien ergangen haben. Rund 40 Menschen beschuldigt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, sie hätten zusammen eine rechtsextreme Ku-Klux-Klan-Gruppierung gebildet. Insgesamt 12 Häuser hat die Polizei am Morgen durchsucht, dazu der Sprecher des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Heffner. Da hatten wir einfach den Verdacht, dass die sich bewaffnen wollen, dass die in irgendeiner Form vielleicht irgendwas planen. Die Gruppierung zeichnet sich einfach aus durch die Verherrlichung des Nationalsozialismus. Und der Verdacht war berechtigt. Mehr als 100 Waffen haben die Polizisten sichergestellt bei den Durchsuchungen, viele davon verboten. Schwerter und Wurfsterne, Luftdruckpistolen und Schlagstöcke. Auch darunter T-Shirts und Aufnäher mit Hakenkreuzen. Das wichtigste Beweismittel wohl die Computer, denn wir wissen bislang, dass die im Prinzip Mitgliedsbeiträge bezahlt haben, dass sie sich im Internet rekrutiert haben, dass sie sich in sozialen Medien kommuniziert haben, also abgesprochen haben. So sind die Polizisten den Tatverdächtigen auch auf die Schliche gekommen, über Chats und über Infos auf einem beschlagnahmten Handy. Der baden-württembergische Innenminister Strobel, CDU, sagte dem SWR: Ein erheblicher Teil der Kommunikation fand ja im Internet statt. Und damit ist auch klar, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Bisher sei noch nicht klar, ob es auch Verbindungen zu anderen Ku-Klux-Klan-Gruppierungen gebe, heißt es bei den Ermittlern, weder in Baden-Württemberg noch in den anderen Bundesländern. Dazu der baden-württembergische Innenexperte der Grünen, Skerl. Schon bezeichnend, dass es nach wie vor Sympathisanten oder Mitglieder dieser Bewegung in Baden-Württemberg gibt. Es ist uns also offensichtlich nicht gelungen, diese Wurzeln auszurotten mit der Aufklärungstätigkeit. Da muss mit allem Nachdruck weitergearbeitet werden. Das werde jetzt auch getan, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Von den rund 40 Beschuldigten ist bisher aber niemand festgenommen worden.